Zeit, die drei Typen aus der Gärtnerei. Live und direkt am Mic, das hier ist Floristen-Style. Alles klar, ihr wisst Bescheid, ihr kennt die Typen, die die Scheiße einfach übertrieben lieben. Die, wenn sie mal eine Line versieben, trotzdem noch die Kurve kriegen. Die Floristen, lass uns krachen jetzt. Hast du Spaß, komm, lass den Stress, wir zeigen euch, was Sache ist und reden jetzt mal Tacheles. An uns kommt keiner ran. Wir an den Nationalelfen werden Quartier, denn wir sind die Besten. Ihr habt ihr das endlich mal kapiert, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Wir sind die Stimme aus dem Volk, die hält, was sie verspricht und euch gibt, was ihr wollt. Keiner kann uns das Wasser reichen, außer wenn wir durstig sind. Bevorzugt aber Cola mit einem ordentlichen Whisky drin. So viele machen Rap, bei dem man hört, dass sie gefrustet sind. Die Floristen haben Spaß und wollen, dass die Mucke lustig klingt. Also checkt den Sound mit Underground wie aus dem Keller. Und seid ihr mit uns da und dann dreht durch wie ein Propeller. Grund und unter Untergrund, checkt die Floristen. Die drei Typen aus der Gärtnerei, der Rest kann sich verpissen. Fo-Ho und Bo, Hip-Hops neues Seekind. Floristen-Shit, Schwiegermutters Liebling. Grund und Untergrund, checkt die Floristen. Die drei Typen aus der Gärtnerei, der Rest kann sich verpissen. Fo-Ho und Bo, Hip-Hops neues Seekind. Floristen-Shit, Schwiegermutters Liebling. Die drei Typen aus der Gärtnerei, live und direkt am Mic. Das hier ist der zweite Streich, Hater werden keine bleich. Jetzt ist Floristen-Zeit, Zeit für Flotalschaden. Checkt die Piraten, mit Terror wie Bin Laden. Mit reimenden Granaten, ballerten Vokabeln. Bei uns fliegen die Fetzen, bei euch Eier und Tomaten. Wir sind am Rollen wie Freako, also pass mir mal das Mikro. Denn bei uns ist immer Horror-Show wie Quentin Tarantino. Wir rappen 24-7 straight from the heart. Wenn wir Schokolade lieben, werden wir es bitter sporten. Mit der Korn kein Problem, doch Whisky wäre mir lieber. Deine Bitch kriegt alles rein wie ein Digital Receiver. Also merkt euch die Floristen, wenn ich die Bars bitte. Gibt's nichts anderes zu sagen außer Volltitel. Merkt uns die Nibitler, weil der Sound zu dick ist. Ich bin raus, follow what the fuck, King of Floristik. Grund und Untergrund, check die Floristen. Die drei Typen aus der Gärtnerei, der Rest kann sich verpissen. Fo-Ho und Bo, Hip-Hops neues Seekind. Floristen-Shit, Schwiegermutters Liebling. Grund und Untergrund, check die Floristen. Die drei Typen aus der Gärtnerei, der Rest kann sich verpissen. Fo-Ho und Bo, Hip-Hops neues Seekind. Floristen-Shit, Schwiegermutters Liebling. Check die Jungs aus der Gärtnerei, der Laden hat geöffnet. Und wir drängen mit dem Sound von uns direkt in eure Köpfe. Setzen uns darin fest wie Parasiten. Unser Shit macht höre high, so high, dass ihr denkt, ihr könntet fliegen. Ihr könnt es ja versuchen, steigt einfach auf ein Hochhaus. Flow-Tal-Schaden, diese Scheibe bringt uns groß raus. Wenn du den Shit nicht magst, dann leck meine Eier. Und bleib bitte vor der Tür, wenn wir Release-Party feiern. Die Scheibe des Jahres mit den Zeilen des Wahnsinns kommt tighter als alles, was von euch so im Start ist. Also passt besser auf, dass ihr auch ja alles mitkriegt. Und wenn du nicht dabei bist, verschwindet doch und fick dich. Du siehst das richtig, die Floristen übernehmen das Game. Weil die Crowd uns liebt und es genießt, wenn wir am Mikro stehen. Weil wir einfach diesen Tick realer sind als der Rest, die drei Typen aus der Gärtnerei. Straight tighter Shit. Grund und Untergrund, check die Floristen. Die drei Typen aus der Gärtnerei, der Rest kann sich verpissen. Fo-Ho und Bo, Hip-Hops neues Seekind. Floristen Shit, Schwiegermutters Liebling. Grund und Untergrund, check die Floristen. Die drei Typen aus der Gärtnerei, der Rest kann sich verpissen. Fo-Ho und Bo, Hip-Hops neues Seekind. Floristen Shit, Schwiegermutters Liebling.